Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört, merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Es muss zwar hier Wasser sein, doch schmeckt Wasser nicht allein. Es muss zwar hier Wasser sein, doch schmeckt Wasser nicht allein. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reinigt die Sünder, tauft und reinigt die Sünder. Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reinigt die Sünder. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reinigt die und mit Bildern. Brüdern dargetan. Am Jordan ließ der Vater offenbar die Stimme bei der Taufe Christi hören. Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an diesem hab ich wohlgefallen. Er ist vom hohen Himmelsthron der Welt zu gut in niedriger Gestalt gekommen und hat das Fleisch und Blut der Menschenkinder angenommen. Den nehmet nun als euren Heiland an und höret seine teuren Lehren. seinem Leiden und nach dem Auferstehen aus dieser Welt zum Vater wollte gehen, sprach er zu seinen Jüngern.